Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Willkommen zur Sally Eve Radio Show am Sonntag mit mir etwas ein bisschen heiser. Big. Sagst du noch mehr? Rick selber gleich mal zu Wort kommen lassen und Hallo sagen. Hallo Rick. Ja, und heute nicht nur du im Studio, sondern mit Telling dabei, weil du meintest, da ist was Neues am Start und du möchtest darüber reden. Ja, genau. Heute geht es um ein neues Label-Projekt namens iPoly Music. Und davon hören wir jetzt schon die Platte Nummer 1, die rauskommen wird im November, ich glaube am 19. Und das ist jetzt B1, Claustrophob. Und wir hören dann gleich direkt noch mehr. Gut, dann fahre ich die Speaking Engine wieder runter und wir reden später. Ich glaube, das ist jetzt Flipflow auf B2. Du hast recht, der ist schon umgesprungen. Sag noch mal kurz was dazu, Alec. Dann hören wir rein. Das ist der B2-Track auf der Platte. iPoly 1 heißt die. Und zwar sagt Echoes von Electronic, also mir. Und ja, der Track heißt Flip Flow. Gut. Ja, Sound ab. I'm gonna go to the next one. aktuell zu hören. Jetzt höre ich nicht. Die iPoly 1 von Electronic, genannt Subaqueous, und das ist auch das dazugehörige A1-Stück Subaqueous. Jetzt klappt das auch mit dem Mikrofon hier. Wir haben eine Weile gebraucht. Da kann man mich ja nochmal vorstellen. Wir können dich nochmal vorstellen, weil vorhin, ja, tut mir leid, es war ausgeschildert als Mic 2, aber es war doch die Mic 1. Alec, jetzt nochmal Hallo an dich. Ja, hallo. Electronic. Ich bin hier, um vorzustellen, meine Platte iPoly auf iPoly Music, unser neues Label von Electronic und Mentalic. Also wir machen das zusammen. Den Mentalic haben wir sogar extra ja auch noch eingeflogen. Ja, und jetzt ziehe ich mal Mic 2 hoch, damit der Mentalic auch was sagen kann. Lieber Mentalic. Ja, wunderbar, das ja, klappt doch. Bin ich drauf? Ja. Ja, du bist drauf. Okay, ich bin drauf. Jetzt kriege ich aber gerade hier. Ah ja, okay. Moment. Ja? Hallo? Ja, ich höre nichts. Du hörst nichts? Nee. Ah, weißt du warum? Der Stecker ist nicht drin. Das ist das sogenannte Sunday Eve Experiment. So, und nun? Jetzt höre ich mich. Super. Wir sind live, ne? Das will genau. Ich mal dazu sagen. Live hier. Wir experimentieren immer noch. Jetzt haben wir Electronic und Mentalic am Mikrofon. Im Hintergrund Madame Obscure. Genau, Madame Obscure von mir. Eigentlich geht's, also wir haben bis jetzt gehört, die komplette iPoly 1, die Platte auf unserem neuen Label, wie gesagt, die sich Subaqueous nennt. Die ist von mir, von Electronic. Und ja, im Moment als Musikbett hören wir meine Passengers auf Etui Records, gut, die ja hier aus Dresden stammen. Jetzt haben wir das wunderschön alles mal geklärt, aber jetzt bin ich neugierig. Das neue Projekt, ich meine, du hast mich ja selber überrascht, nach dem Motto, Rick, komm, wir machen gleich was anderes, neues Projekt und ich bringe Mentalic mit. Jetzt erzähl mal genau, um was es geht, wie ihr dazu gekommen seid, wohin ihr wollt. Ja, also im Grunde haben wir einfach ein neues Labelprojekt. Man muss natürlich dazu sagen, jeder macht zurzeit sein Labelprojekt und es ist natürlich schwierig zu sagen, es muss sein oder so. Ja, also wir haben uns gedacht, es muss jetzt wirklich mal sein, weil es gibt zu viele Labelprojekte, die einfach bedeutungslos vor sich hin brabbeln und blubbern, und wir dachten, wir müssen einfach mal ein paar Zeichen setzen und Musik irgendwie zutage fördern, die auch mal ein bisschen was regt im Menschen und nicht eben immer nur blub und blapp macht, und das war's. Oder was meinst du? Ganz genau. Mal abgesehen davon, dass wir auf dem Ding auch einfach mal unsere Kreativität richtig ausleben können und nicht jetzt an irgendwelche Vorschriften und Termine von anderen Labels gebunden sind. Auf welchem Label warten wir vorher oder auf welchen Labels? Ja, wir haben quasi beide schon Vorerfahrung mit Plattenveröffentlichungen. wir sind beide quasi denselben Weg gegangen auf Atree Records zum Beispiel. Super Label, wir hören ja jetzt auch gerade die Platte, die Atree 8 vom letzten Jahr namens Passengers. Alles toll und so, aber wir dachten uns doch eigenes Label, weil wir dann viel eher unsere eigenen künstlerischen Ansprüche umsetzen können, was ja immer auf einem Label, auf einem fremden Label, wo man veröffentlicht, immer ein Problem ist, weil, naja, du wirst immer, wie Mentalik so schön sagt, vor vollendete Tatsachen gestellt irgendwie und du kannst nicht sehr viel mitbestimmen als Künstler und das ist jetzt nicht auf ihr Tweet bezogen, aber wir haben auch auf anderen Labels veröffentlicht und das, irgendwie immer so dasselbe. Das heißt natürlich, ihr müsst auch die komplette Labelarbeit dann selber machen. Das ganze Management, wie schaut das zeitlich aus? Ich meine, wenn man eben ein Label führt und nebenbei noch produzieren möchte, gibt es da Einschnitte in der Produktion oder? Naja, also was Vertrieb und Management und alles angeht, da werden wir ja von unseren Chefs von Mikrotonal, die greifen uns ja da unter die Arme und nehmen uns ein Stück des Arbeitskuchens ab. Okay. Aber was so das Kreative angeht, Design und alles, dürfen wir zum Glück alles alleine machen. Also es wäre ja auch schlimm, wenn nicht, eigenes Label und es nur um die Musik ginge, aber es geht ja ums Ganze drumherum und dazu gehört auch ja, Design und alles. Genau. Und das Wichtige ist halt, dass wir beide wirklich die künstlerischen Köpfe dieser ganzen Sache sind. Und das ist eigentlich genau das, worum es uns geht. Und da redet uns kein Geschäftsbonze in seinem fetten Sessel oben im Universal-Büro rein. Sehr schön. Und wohin wollt ihr musikalisch? Eine gewisse Vorstellung da? Die grobe Vorstellung des Ganzen ist, emotionale Musik auch zu machen vor allem. Sei es total Freak-Out-Musik irgendwie zum Ausflippen oder eben jetzt wirklich, wie man sie jetzt schon gehört hat, melodisch und ein bisschen deep und so, sphärisch und so. Hauptziel natürlich die Kombination aus beiden. Und das ist ja auch unser Motto. Ganz genau so ist es. To reunite body and mind on the dance floor. Yeah. Klingt das nicht toll? Um es mal auf den Punkt zu bringen. Das klingt sehr toll. Und genau, Poli hatten wir ja schon was gehört von der 001. Ist aber noch nicht draußen, oder? Die kommt jetzt in genau einem Monat, am 19. November. Auf Vinyl oder lediglich? Auf beides. Oh, sehr Vinyl, schön. Vinyl vertrieben über Compact und so weiter. Mhm. Und die MP3 in allen gängigen Shops, Beatport und Co. Ja, ich meine, MP3 geht ja relativ schnell, denke ich. Vinyl, ich meine, muss ich pressen und dann verschicken. Aber sehr schön, da kann man sich doch drauf freuen. Ich denke mal, Fat Fenders wird dann das gute Stück auch geben. Natürlich. Und gut, das ist die Produktion. Und parallel dazu ja auch die Live-Auftritte von euch. Ich nehme mal an, ihr seid gut ausgebucht. Ja, also, ausgebucht ist was anderes, aber ja. Es wird wieder kälter, es wird wieder klubbiger. Genau, die Leute kehren wieder heim in genau. Clubs und kommen wieder nach Hause und da raus aus der lästigen losgehen. Sonne. Genau. Ja, also Mentalik hat ja frisch angefangen mit Live-Acten quasi. War bisher auch nur als DJ unterwegs, aber auch eine super Sache. Also wirklich, geht immer wirklich ab. Und ich für meinen Teil bin also fast jedes Wochenende, mindestens jedes zweite Wochenende als Live-Act unterwegs. Aber das hängt auch mit meinen anderen Projekten zusammen. Ich bin ja nicht nur Electronic, sondern auch Finn Franklin und so weiter. Und wir sind auf jeden Fall noch für Bookings offen. Okay, machen wir es anders. Zum Thema Booking offen. Ja, es ist Sonntag, es dauert doch etwas länger heute. Genau. Gib doch mal deine Kontaktadressen durch, wo man dich denn aufsuchen kann im Internet oder keine Ahnung, was es da noch gibt, vielleicht Telefon, um dich zu buchen. Einfach im Internet zu finden sind wir beide natürlich als Label unter natürlich myspace.com/ipolymusic. Das iPoly schreibt man I-P-O-L-Y. Ohne das vorher. und myspace.com kann man sich ja eigentlich sparen zu erwähnen. Einfach nur /iPolymusic. Stimmt, das ist ja schon fast selbstverständlich, dass wir bei MySpace sind. Genau. Und dort findet man auch uns beide einzeln und noch unseren dritten Mann im Bunde, den Tickles. Auch ein, der hat zum Beispiel auch das Design gemacht für das ganze Label. Und der wird dann auch das dritte Release machen. Super geile Musik. Also. Können wir jetzt aber leider noch nicht anspielen. Für diejenigen, die es nicht finden sollten, finden vielleicht auf MySpace Sunday Eve Show. Und wir sind natürlich verlinkt mit iPoly Music. Jawohl, Link glaube ich. Ja, Finn Franklin. Wird Finn Franklin auf iPoly Music veröffentlichen oder ist das strikt getrennt? Es ist strikt getrennt. Also Finn Franklin ist wirklich so eine freakige Elektro-Techno-Spaßsache irgendwie, die da mit dem, was wir hier gerade hören, auch gar nichts zu tun hat. Also das ist wirklich nur Ausrasten am Samstagabend und ist natürlich bei iPoly auch mit drin, aber also bei Finn Franklin geht es einfach auch um härteren Techno und so abgedrehtes Zeug irgendwie. Und welches Label bist du da? Auf da bin ich auf Meditonal Records. Okay. Ist ja, sollte bekannt sein. Ich glaube, weil du bist momentan schon der Vollzeitkünstler, oder? Ja klar, ja. Und das ermöglicht es auch. Also das ist eigentlich der einzige Weg, der es ermöglicht, so viele Projekte auch zu machen. Nee, schön. Also ich denke mal, das wird dir deine Zukunft bestimmen, dass du das ausbauen möchtest, wirst. Und ja, genau. Ich habe das Gefühl, du bist auch in dem Sinne wirklich auf dem Weg dahin. Also der Erfolg, der ist da, der ist bemerkbar. Und ja, gerade mit eigenem Label und dem Ausbau des Ganzen. Also ich sehe eine rosige Zukunft für dich. Ja, das wäre natürlich schön. Hoffen wir, dass deine Vorhersagen sich bewahrheiten. Gut, zu den Auftritten. Da du meinst, du bist fast wöchentlich unterwegs im Raum Sachsen, Deutschland. Oder wie bewegt sich das bei dir? Generell überall. Aber überwiegend schon in Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen teilweise, Sachsen viel. Auch jetzt viel mit Mentalic natürlich auch. Wir sind halt oft zusammen unterwegs und der spielt jetzt auch immer öfter. Und ja, wir sind aber auch zum Beispiel, ich habe ja noch ein Projekt namens Ice Sweat Blood und da waren wir letztens auch in der Nähe von München. Kurze Zwischenfrage, um was geht's da? Ice Sweat Blood ist dann wiederum ein Projekt, wo es nur um gebrochene Musik geht. Breakbeats, die so richtig mit Vocals und allem drum und dran auch schön zum Ausrasten, aber eben jenseits des stumpfen Technos, der nur Bum-Bum macht, sondern es ist gebrochen und es Bangin' Broken Beats, sagen wir einfach dazu. Und da ist ordentlich Blutschwitzen angesagt, wie der Name schon sagt. Und wir waren eben letztens in der Nähe von München und wir sind, wir haben schon ein Booking für nächstes Jahr in Malta. Und was ich aber als Finn Franklin auch noch getrennt machen werde, im nächsten Frühjahr bin ich auch in Malta und so weiter. Also wir sind gut unterwegs. Sehr schön. Allesamt. Allesamt. Und nächstes Wochenende, wo bist du da? Das ist eine gute Frage. So langsam verliere ich nämlich den Überblick. Was ist denn das für ein Datum? 25. Ich muss es wissen. 24. Am 24. stehe ich an der Garderobe vom Bankett Nummer 2. Gutes Stichwort. Das wird später noch supported. Ich hab's an Andreas versprochen. Das ist mein Auftritt. Und Mentalic, du auch Bankett oder bist du woanders? Nee, ich weiß von nichts. Also, ich bin jetzt am 15.11. erst wieder zu hören, aber jenseits der sächsischen Grenzen in Nordhausen in Thüringen. Oh, Thüringen feiert gut, oder? Ja. Beziehungsweise, ich habe jetzt nicht so den Durchblick, aber ich war schon mal da, hat eigentlich Spaß gemacht. Ja, ich selbst bin ja quasi vor 10 Stunden auch erst aus Thüringen gekommen, aus Eilstedt. Oh, es ging super ab, also die können schon auch feiern. In Thüringen konnte ich schon immer feiern, ja. Jo. Nächste Woche Bankett, auch für dich, Mentalic, da du bist gern gesehen. Und dazu müssen wir wahrscheinlich noch erklären, was das Bankett ist. Ich habe es mir sogar mitgebracht. Oh. Ja, der Andreas hat mich schon gebeten, die Bankettparty Nummer 2 zu anzukündigen. Hallihallo, schönes Spiel. Jetzt holt er seinen neuen PDA raus. Ach ja, ich meine, irgendwo muss es ja stehen. Man wird ja nicht jünger und das Gedächtnis. Genau, Ankündigung. Getanzt wird, was auf den Teller kommt. Punkhead 2 am 24.10.2008, 23 Uhr in der Galerie Disco. Das Line-Up natürlich mit Geheimact, weil Andreas macht da was Geheimes? Nein, so ist es nicht. Der Main Act ist momentan noch geheim und wer auf bang.de geht, wird dieses Puzzle rechts sehen. Dort baut sich der Geheim Act auf. Ich darf nichts verraten. Für diejenigen, die es nicht erraten können, die müssen dann halt vorbeikommen und sehen, wer dort eben zur Primetime spielt. Vielleicht können die Hörer ja auch anrufen und erraten und der, der es errät, der gewinnt einen feuchten Händedruck oder so. Der gewinnt einen Abend mit dir, Alec? Oder so, ja. An der Garderobe. An der Garderobe. Gut, wen haben wir noch? Giorgi Deval von Spur1Music.de, Bass Ventura und VJ Inventierpark. Jo. Gibt's auch auf myspace.com/inventierpark oder InventurePark, keine Ahnung. Ja, Webseite bang.de oder myspace.com/banket mit Q und Doppel-T. Das jetzt wird lustig. Jetzt sind wir bei dem Passengers, was du schon angesprochen hast, Alec. Genau, Passengers war auf Atree Records rausgekommen, wie ich schon gesagt habe. Ja. Toll, ne? Toll, ne? Ich wollte damit eigentlich nur sagen, wir sollten jetzt mal schauen, was wir dann doch die nächste Stunde spielen. Vielleicht noch etwas von iPoly. Genau, und zwar die erste Platte hatten wir schon vorgestellt, die lief zuerst, ersten drei Tracks. Und zwar war das namentlich Claustrophobe zuerst, dann lief Flip Flow und dann das Sub Aquas. Quasi in umgekehrter Reihenfolge, wie es auf der Platte ist. ganz wichtig ist natürlich jetzt die zweite Platte, die im Januar folgen wird. Richtig. Mentalic. Okay, wir werden später noch etwas zu sagen. Ich denke mal zu jedem Track Mentalic, dass wir da kurz noch, sind wir spontan. Genau. Für jetzt würde ich sagen, wir haben genug gequasselt, hören wir noch etwas in die Passengers rein und melden uns dann mit den Mentalic Tracks auf iPoly. Ganz genau. We'll be right back. So, iPoly 2 ist jetzt geladen und Highwayman läuft im Hintergrund los von Mentallic. Richtig. Die Platte heißt auch Highwayman und das ist quasi der Titeltrack. Jupp. Auf der iPoly Nummer 2 kommend im Januar nächsten Jahres. Im Januar Richtig. Nächsten Jahres. Und vielleicht noch was Philosophisches, Mentallic, von dir? Naja, Highwayman ist eigentlich so ein, wieder so ein sehr persönliches Ding. Ich quasi als ja, der Mann auf dem Highway, der halt versucht, sein Ding durchzusetzen auf dem zweigleisigen Highway, der mal hochgeht und mal runtergeht, aber ja, ich versuche es halt immer wieder. Und dann kommen solche Dinge raus. Sehr schön. Und danach haben wir noch Thrilling Will und Starcatcher, also eine Dreifach-EP oder eine EP mit drei Tracks. Richtig. Ja, Thrilling Will ist eigentlich mehr so der melodiösere Bruder von Willing Thrill, was letztes Jahr auf Etui Records, auf Etui Galaxy rausgekommen ist. Ja, und Starcatcher, das ist ja vielleicht was so für die After-Hour. Für die, die in der After-Hour noch ein bisschen sehr toll mitmachen. Also ich würde sagen, schöner Ausklang für unsere Sendung sein. Von daher würde ich sagen, hören wir einfach mal rein in die drei Sachen und melden uns dann nochmal wieder. Genau. Viel Vergnügen. Sehr schön, sage ich nur, sehr schön. So, wir wollten ja noch kurz was ansprechen, Alec. Also leg los. Ja, unser Label iPoly Music ist ja inoffiziell ein Sublabel von Mikrotonal. Mikrotonal nochmal insofern erwähnt, dass wir ja beide ja auch Releases machen auf Mikrotonal. Und zwar ist Mikrotonal gestartet mit einem Release von Mentalic. Und zwar war das jetzt Desperado. Richtig. Chapter 1, wann war das? Chapter 1, Desperado, die kam im am 21. Juli. Ja. Ist die gekommen, genau. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass direkt nach oder noch vor Veröffentlichung eine Anfrage von Dominik Olberg, von Gabriel Ananda und Dominik Olberg kam, einen Remix zu machen. Ja, das war, hat sich einfach über MySpace das Ananda-Management bei mir gemeldet. Und der hat halt gesagt, der sieht ein unglaubliches Potenzial in meinem Track und will halt so gerne einen Remix machen. Einzige Bedingung wäre halt eine ordentliche Promotion von der Sache. Um Geld ging's nicht. Ja, und so hat sich das dann halt entwickelt. Hat sich halt mit dem Mikrotonal kurz geschlossen und die haben das dann den Rest geregelt. Genau, und vor kurzem ist die Platte jetzt rausgekommen. Auf gelbem Vinyl. Ja, yep. Limitiertes gelbes Vinyl. Limitiertes erste Auflage. Gelbes Vinyl? Ja. Wirklich geile Sache, also es ist ein guter Remix geworden. Und der Track, der Original, ist so schon geil. Also der Remix ist auf der Mikrotonal 2 und ist auf der B-Seite auch noch ein sehr geiler Track von Alex Hasten, der heißt Lumco. Auch ein wirklich wahnsinnig geiles Ding. Naja, das sind die ersten beiden Releases quasi von und mit Mentalic. Auf der Mikro 3 kommt jetzt Münster, quasi auch was zum Teil aus Dresden. Münster ist in der Ganja und Lexi. Eine super geile Platte, die auch schon im Vorverkauf abgeht wie eine Rakete. Also wirklich ein cooles Ding. Und die Mikro 4 ist dann von mir und da heißt die Platte Orville EP und da gibt es einen Alex Carbo Remix und Alex Carbo ist ja auch aus Dresden. Das stimmt. Und Mikrotonal bestimmt in MySpace mit Sachen, die man hören kann? Sekunde, eins habe ich noch vergessen. Auf der Mikro 4, da ist ja dann als Bonus-Track sogar nach der Mentalic Remix als MP3 zu kriegen. Okay. Haben wir sie alle komplett, ja. Und Mikrotonal auf MySpace? Auf MySpace zu finden, genau. Entweder auf unserer Seite zu verlinkt oder direkt auf myspace.com/mikrotonalrecords. Für all diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind und eventuell den einen oder anderen Track dort mal belauschen wollen. Genau. Es geht immer um sehr tanzbare, melodische, emotionale Musik. Sehr schön. Oder eben im Plattenladen für diejenigen, die jetzt schon rausgekommen sind, alle anderen dann nach Veröffentlichung. Genau. Denke ich. Genau. Oder Watch Out for Press. Und eben, man wird das schon mitbekommen. Man wird es mitbekommen. Oder eben über MySpace und man fragt einfach dich, Alec, wie es ausschaut. Ja, man kann uns adden. Wir werden in eure Kommentare Thanks for the Ad schreiben. Sending some love. Netzkultur, Highlife. So ist es. Gut. Ja, 10 Minuten noch. Swirling Will läuft, danach Star Catcher. Wir werden ihn nicht ganz schaffen, wir spielen ihn an. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr gekommen seid. Kein Ding. Für ja, die nette Stunde, ja. Für die schöne Musik. Das ja, machen wir schon, die Abmod Sandy Eve. Hörtet ihr die Sandy Eve Show auf myspace.com zu finden unter Sandy Eve Show. Und ich nehme dann auch diese Stunde mit und veröffentliche sie im Internet, damit alle, die in dieser Stunde Spaß daran hatten, nochmal hören möchten, sie downloaden können und verewigen auf ihrem iPod oder was auch immer zum Abspielen genutzt wird. Genau. Gut, Freunde, möchtet ihr noch jemanden grüßen? Mutti, Vati, nein. Die Jungs von Mikrotonal und den Hölgi. Genau, den Tickel. Tickel ist der auch auf der iPoly veröffentlicht. Heute nicht mit dabei ist, aber auf jeden Fall auch nochmal irgendwie geladen werden muss. Eben, den werden wir auch nochmal thematisieren irgendwann. Und ich grüße an dieser Stelle die Caro, die hoffentlich noch auf meinem Stuhl vor meinem Rechner sitzt und diese Sendung lauscht. Danke für die SMS, hat ja wunderbar geklappt jetzt. Ich grüße den Hagen hier im Studio. Möchtest du noch was sagen, Hagen? Nein. Okay, dann Musik weiter ab und danke fürs Reinhören.